So eine Schweinerei. Bob, warte mal. Sieh dir das an. Irgendein Mistkerl hat die Luft aus meinen Reifen gelassen und das Ventil geklaut. Oh, Mensch, Zweiter, wie ärgerlich. Was für ein Blödmann macht denn so etwas? Wenn ich dir zu fassen kriege, ey. Ich hab nicht mal Flickzeug dabei. Du etwa? Ja, tut mir leid, Fehlanzeige. Ja, müssen wir wohl zurückschieben. Da brauchen wir mindestens noch eine Stunde. Was heißt hier wir? Dein Rad ist doch verschont geblieben. Du könntest ruhig schon mal losdüsen. Ja, du glaubst doch nicht, dass ich dich hier in der Dunkelheit, ja, allein durch den Wald irren lasse. Also, Peter, einer für alle, alle für einen. Wir gehen natürlich gemeinsam. Na, dann los. Umso schneller sind wir wieder zu Hause. Ich muss mich noch für die Mathearbeit lernen. Ja, dann wird dir der Fußmarsch vielleicht ja gut tun. Du weißt doch, frische Luft und Bewegung sind gut für die grauen Zellen. Haha, Bob, darüber kann ich gerade gar nicht lachen. Während die beiden Detektive ihre Räder nun über den sandigen Fußweg schoben, stieß Peter wilde Verwünschungen gegen den Übeltäter aus. Bald hatten die beiden Jungen die letzte Straßenlaterne hinter sich gelassen und den Waldrand erreicht. Mensch, ist das finster hier. Knips mal meine Akkulampe an. War ganz schön unheimlich. Also ehrlich gesagt bin ich jetzt froh, dass ich hier nicht alleine herumlaufen muss. Naja, um ehrlich zu sein, so ganz geheuer ist mir dieses Waldgebiet auch nicht, aber ich bin da mal im Archiv der Los Angeles Post durch Zufall auf einen ziemlich makabren Zeitungsartikel gestoßen. Wovon sprichst du? Also, ja, wenn du wirklich willst, dann erzähle ich's dir. Also, Anhänger einer fanatischen Sekte haben vor etwa, gut 20 Jahren eine junge Frau aus Santa Monica entführt. Sie setzte sich für Frauenrechte ein und darum wurde sie von der Sekte, der Hexerei bezichtigt, ja. Und die haben sie dann hier in den Santa Monica Mountains auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Du, wenn das jetzt ein dummer Scherz sein soll, um mir Angst zu machen, dann... Nein, im Ernst. Seitdem behauptet man, der Geist der Frau irre hier im Wald herum und finde keinen Frieden. Ja, an der Hinrichtungsstelle wollen Nachtwanderer das klägliche Wimmern einer Frau gehört haben. Außerdem soll einmal ein Dutzend Rehe ohne ersichtlichen Grund tot aufgefunden worden sein und... Mensch, Bob, hör auf! Allein der Gedanke daran lässt mein Blut gefrieren. Ja, ja, ich höre ja schon auf, aber... Moment mal, was ist das denn? Bob, alles okay? Ja, halt mal mein Rad und leuchte mal hier rüber. Hier liegt nämlich was. Ein Schulranzen. Aber warum liegt der hier im Wald? Da stimmt doch was nicht. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Keiner da. Seltsam. Schauen wir uns doch mal die Tasche an. Schulhefte. Was ist das denn? Steht ein Name. Jeremy Scott. Aufsätze. Klasse 3. Jeremy Scott, nie gehört. Scheint aber begabter Zeichner zu sein. Sieh dir das mal an. Da sind fast mehr Zeichnungen drin als Aufsätze. Alles nur Hexen. Alle mit grünen Gesichtern und spitzen Hexenhüten. Hexen auf dem Besen, vor dem Hexenhaus und auf dem Scheiterhaufen. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch haben. Ja, ein gewisses Pausenbrot. Federtasche, Schnellhefter, ein Gameboy und zwei dazugehörige Spiele. Nirgends eine Adresse. Am besten bringen wir den Rucksack zur Polizei. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, wenn da ein Verbrechen vorliegt. Da, du hörst dich ja schon an wie Justus. Unser erster Detektiv wittert ja auch hinter allem einen mysteriösen neuen Fall für die drei Fragezeichen. Glaub mir, Peter, Das ist bestimmt alles ganz harmlos. Also, ich denke ja, dass... Hast du das gehört, Bob? Ja, was... Was war das? Das Kichern kommt aus der Außentasche des Schulranzens. Da, wo es so grün leuchtet. Moment, was haben wir gleich? Ein Handy. Ein leuchtendes, kicherndes Handy. Wahnsinn. Der übliche Klingelton wird hier wohl durch ein Gekicher ersetzt. Dann ruf wohl gerade jemand an. Geh schon ran und melde dich. Na, meinst du? Na gut. Ja, Bob Andrews hier. Bob Andrews? Was soll das heißen? Ich will meinen Sohn Jeremy sprechen. Wo ist Jeremy? Das wüssten wir auch gern, Mrs. Scott. Mein Freund Peter und ich befinden uns in der National Recreation Area. Ja, hier im Wald fanden wir gerade einen Schulranzen, aber von ihrem Sohn ist weit und breit nichts zu sehen. Wir hatten vor, den Ranzen bei der Polizei abzugeben und da klingelte, oder besser gesagt kicherte, dieses merkwürdige Handy und ja, sie waren dran. Um Himmels Willen, ich warte schon seit Stunden auf Jeremy. Er wollte nur nach der Schule noch kurz ans Meer. Jetzt ist es 20 Uhr. Wo ist mein Sohn? Ja, ich sage es nicht gern, Ma'am, aber ich halte es für das Beste, die Polizei zu verständigen. Bitte, bleibt wo ihr seid. Ich rufe jetzt die Polizei und dann rufe ich sofort zurück. Scheinbar hast du recht gehabt, Zweiter. Irgendetwas stimmt hier nicht. Da ist irgendwas Merkwürdiges vorgefallen. Bob erzählte dem zweiten Detektiv von seinem Telefonat mit Mrs. Scott und sie beschlossen, die Fundstelle nach Spuren zu untersuchen. Ja, auf den ersten Blick ist nicht festzustellen, ob hier eventuell ein Kampf stattgefunden hat. Ein Kampf? Dann meinst du, Jeremy ist möglicherweise entführt worden? Ausschließen können wir es jedenfalls nicht. Vielleicht ist aber auch alles ganz harmlos. Bob! Was denn? Ich habe so ein eigenartiges Gefühl, so als würde uns jemand die ganze Zeit beobachten. Ach, jetzt hör auf zu spinnen, Peter. Das bildest du dir ein. Oh, Mann. An dieses blöde Handyklingeln werde ich mich nicht so schnell gewöhnen. Das wird Mrs. Scott sein. Polizeidienststelle St. Monica. Wir wurden soeben von Mrs. Scott informiert, dass sie in der Recreation Area auf einen Schulranzen gestoßen sind, dessen Eigentümer bis jetzt noch nicht zu Hause eingetroffen ist. Ja, das ist richtig. Also Spuren einer gewaltsamen Entführung sind uns jedoch nicht aufgefallen. Der Ranzen lag in einer Erdkuhle und... Das würden wir gerne selbst überprüfen, junger Mann. Nennen Sie uns bitte Ihren genauen Standort und warten Sie auf uns. Zwei meiner Kollegen werden in wenigen Minuten dort eintreffen. Wir benötigen Ihre Aussage für das Protokoll. Die Polizisten, die kurz darauf eintrafen, die Fundstelle absuchten und ihre Aussagen zum Protokoll nahmen, schienen die beiden Detektive und ihre Einführungstheorien nicht ganz ernst zu nehmen. Sie nahmen den Schulranzen an sich und machten sich kurze Zeit später wieder auf den Weg. Kannst du mir mal bitte erklären, warum du das Angebot der Polizisten abgelehnt hast, uns nach Hause zu fahren? Oder hast du etwa vergessen, dass ich einen Platten habe? Ja, nun hör schon auf zu schimpfen. Bist ja wie Blackie. Du hast aber auch kein Fünkchen Stolz, Walter. Ich meine, die beiden haben uns doch überhaupt nicht ernst genommen und haben uns wie Kleinkinder behandelt. Ah! Oh! Bob! Verdammt, was ist denn los? Verdammt! Dieses verflixte Handy hat mir gerade einen saftigen Stromstoß verpasst, aber ich bin okay. Glaube ich zumindest. Warum hast du das Handy eigentlich nicht den Polizisten gegeben? Ja, habe ich in der Aufregung irgendwie vergessen. Peter, sieh dir das mal an. Da hat uns jemand eine SMS geschickt. Wohl eher Jeremy als uns. Ja, werden wir gleich wissen. Auf jeden Fall wurde der Stromstoß von der SMS ausgelöst. Ziemlich makaber, wenn du mich fragst. Nichts für Leute mit einem Herzschrittmacher oder so. Hier, Peter, lies mal. Hä? Was hat das denn zu bedeuten? Bloß drei Ziffern. 666. oder 666. Also, da erlaubt sich einer einen derben Spaß. Ich stehe auf dem Schlauch, Bob. Was soll denn an den drei Ziffern witzig sein? Na, witzig? Überhaupt nichts. Soweit ich informiert bin, verheißen drei Sechsen in der Zahlenmythologie nichts Gutes, Peter, ja? Sie sind ein Symbol für die Existenz des Teufels. Anhänger schwarzer Magie? Schwarze Magie? Bob, der Geist von dieser vermeintlichen Hexe, die hier vor 20 Jahren... Meinst du nicht, dass sie uns vielleicht die SMS... Ja, ach, komm, hör auf. Wie sollen Tote in der Lage sein, ein Handy zu bedienen? Jetzt... Oh. Das ist mir völlig egal. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ich will nur noch weg hier. Hast du das gehört? Da, sieh doch! Da war ein Schatten. Da, zwischen diesen Bäumen. Du, Peter, ich glaube, ich habe einen spitzen Hut gesehen. Nicht weg hier. Lauf! Ich fahre nie mehr. Lass mich hier bloß nicht allein rum. Justus Jonas hatte es sich an diesem Nachmittag in dem abgewetzten Sessel in der Zentrale bequem gemacht und lauschte gespannt dem Bericht von Bobs und Peters Erlebnis am vorigen Tag. Und jeder, dem wir das erzählen, würde uns für wahnsinnig erklären. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Das, was durch den Wald huschte und uns beobachtet hat, sah aus wie eine Hexe. Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich da gesehen habe, aber sicher ist... Da versteckte sich jemand hinter den Bäumen, der uns die ganze Zeit im Visier hatte. Ja, und den spitzen Hut meine ich auch gesehen zu haben. Eigenartig. Recht eigenartig. Eigenartig? Ich würde sagen, im höchsten Grade unheimlich. Immerhin ist auf mysteriöse Weise ein Kind verschwunden und vermutlich war die gruselige Gestalt im Wald, ob Hexe oder nicht, der Entführer oder gar Schlimmeres. Also die Gestalt im Wald, Jeremys Hexenzeichnungen und das Handy mit der geheimnisvollen SMS stehen in einem Kontext zueinander, wie er schlüssiger gar nicht sein kann. Könntest du dich zur Abwechslung vielleicht mal normal ausdrücken, Erster? Ja, ich bitte dich, Just. Nun, halt doch nicht ständig deine Informationen zurück. Hier, in dieser Zeitschrift war's. Das Mobiltelefon, auf das ihr in Jeremys Ranzen gestoßen seid, ist laut dieser ganzseitigen Anzeige, im wahrsten Sinne des Wortes, der allerneueste Schrei und erst seit ein paar Tagen im Handel. Laut Werbeslogan, das Hexenhandy. Die Verbindung zum Jenseits. Auf violett schimmerndem Hintergrund war eine krallenartige Hand abgebildet, die mit Warzen überwuchert war und ein phosphoreszierendes Mobiltelefon hielt. Der Zeigefinger der anderen Hand, ebenfalls von hässlichen Geschwüren befallen, drückte mit einem langen, spitzen Nagel eine Taste. Hexenhandy mit Schockeffekten, markerschütternde Klingeltöne in vielfacher Ausführung, Teufelsglimme im Dunkeln sowie integrierter Hexenschuss bei SMS-Empfang. Tja. Ein Stromstoß, der es in sich hat. Damit bin ich gestern schon unfreiwillig in Kontakt gekommen. Gar nicht witzig. Ich denke, Jeremy hat eine dramatische Inszenierung ins Leben gerufen und in euch beiden ein erstklassiges Publikum gefunden. Wie bitte, Just? Willst du uns damit etwas sagen, dass Jeremy den Schulranzen absichtlich im Wald deponiert hat, um dann als Hexe verkleidet im Dickicht auf ein paar Ahnungslose zu lauern, um sie zu erschrecken? Naja, so oder ähnlich könnte Jeremys Plan ausgesehen haben. Vielleicht fühlt sich Jeremy vernachlässigt und hofft sich durch sein Verschwinden oder eine Scheinentführung mehr Zuwendung. Ja, das wäre aber ein ziemlich starkes Kaliber, ja, wenn es sich bei der ganzen Sache tatsächlich nur um einen Spaß handeln sollte. Gib mir mal das Handy. Was machst du denn da, Bob? Etwas, das wir schon längst hätten tun sollen. Wenn jemand eine SMS versendet, erscheint nämlich auf dem Display des Empfängers in der Regel auch die Rufnummer desjenigen, der die Nachricht verschickt hat. Und gleich werden wir wissen, wer diese drei ominösen Sechsen versandt hat. Und? Das ist ja merkwürdig. Nichts. Gar nichts. Frag mich nicht, wie es der Versender angestellt hat, aber diese SMS, ja, die ist absolut anonym. Da ist Hexerei im Spiel, ich hab's ja gleich gesagt. Jetzt hör auf, Zweiter! Du machst uns ja alle ganz wuschig! Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Als erstes müssen wir jedoch dafür sorgen, dass dieses Handy seinem Eigentümer wieder zurückgebracht wird. Dabei erfahren wir dann auch gleich, ob Jeremy inzwischen wieder wohlbehütet zu Hause eingetroffen ist. Aber wir haben die Adresse nicht. Noch nicht mal die Telefonnummer. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Jedes Mobiltelefon, ja, verfügt über einen Nummernspeicher. Das würde mich doch stark wundern, wenn Jeremys Eltern nicht darin verzeichnet wären. So. Da, wer sagt's denn? Unter Mom ist eine Nummer gespeichert. Soll ich mal anrufen? Dein Spürsinn und technisches Know-how muss belohnt werden. Ich überlasse es dir, Mrs. Scotts Freudenausbruch entgegenzunehmen. Denn ich wette darauf, dass Jeremy längst zurückgekehrt und somit der Familienfrieden wiederhergestellt ist. So, wir nehmen dich beim Wort, Justus. Dein Wetteinsatz bitte. Was ist denn das jetzt für ein Affenkram? Ruf jetzt bitte Mrs. Scott an Bord. Ja, deinen Wetteinsatz würde ich aber auch gern hören erst. Also gut, wenn ich mich irren sollte, dann unterziehe ich mich einer Diät und specke 10 Kilo ab. 20 könnten dir aber auch nicht schaden, Just. Also, ich muss doch... Bob, ruf schon an. Hier bei Scott. Entschuldigen Sie die Störung, Madam. Mein Name ist Bob Andrews. Ich wollte eigentlich mit Jeremy sprechen. Was? Wie meinen Sie das? Vor einer Viertelstunde rief die Polizei bei meiner Tochter an. Melanie sollte sofort zum Hauptrevier von Santa Monica kommen. Die zwei Spaziergänger haben heute früh in der National Recreation Area meinen Enkelsohn gefunden. Jeremy war in einem Nein. Schnell hatten die drei Detektive die Adresse von Mrs. Melanie Scott in Topanga Beach ausfindig gemacht. Der Küstenort war besonders bei Surfern ein beliebtes Ausflugsziel. Nach einem nahezu 50-minütigen Fahrradmarathon trat der erste Detektiv vor einem einstöckigen, rosa angestrichenen Holzhaus als letzter in die Bremse. Na, Erster, war doch eine gute Idee von mir, die Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen, oder? Schließlich sollst du deine verlorene Wette auch gleich in die Tat umsetzen. Ja, spotte du nur, Peter. Moment mal, was ist denn das? Mir scheint, wir sind nicht die Ersten, die an der Sache dran sind, Freunde. Seht ihr das Kamerateam? Die Blondine im Jeanshock und ihren Kameramann mit den Rasterlocken. Und der Kerl da mit dem schwarzen Vollbart. Ja, los, verstecken wir uns hinter der Hibiskushecke. Wie haben die bloß so schnell Wind von der Sache bekommen? Ob die alte Mrs. Scott noch anderen Anrufern bereitwillig Auskunft erteilt hat? Dad sagte mal, dass viele illegal den Polizeifunk abhören, Just. Also, mein Vater natürlich nicht. Der Oma ist im Kasten, Jenny. Außerdem haben wir das Material, wie die Mutter mit ihrem Sohn aus dem Auto steigt und im Haus verschwindet. Eine kleine Einschränkung, Larry. Dennoch eine Bombenstory. Wer mir vom Sender sieht. Und wird die Familie Scott wohl berühmt. Gewollt oder nicht, werden wir hoffentlich bald herausfinden. Das Beobachten könnt ihr euch schenken, Jungs. Die Show ist gelaufen, hier gibt's nichts mehr zu spüren. Wir sind nicht an irgendwelchen Sensationsreportagen interessiert, Mister. Nicht im geringsten. Woher wisst ihr überhaupt von der Sache? Nebenbei gesagt, ich heiße Jordan, Jack Jordan, bin Reporter des Washington Magazines und gewissermaßen zufällig hier hineingeraten. Ich machte gerade eine Reportage über Surfer, da habe ich den Wagen von Network TV gesehen und bin ihnen aus rein beruflicher Neugier gefolgt. Verrückt das Ganze. Nehmt es mir nicht übel, Jungs, aber ich muss jetzt lossausen. Schräger Typ. Trägt schon pinkfarbene Turnschuhe zu einem roten T-Shirt und orangefarbenem Jackett. Mir flimmert es vor den Augen. Kommt, wir klingeln. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Mrs. Scott, Jeremys Mutter? Worum geht es denn? Meine Freunde Peter und Bob sind diejenigen, die vergangene Nacht Jeremys Ranzen im Wald gefunden haben. Oh, dann kommt herein, Jungs. Gehen wir ins Wohnzimmer. Bitte setzt euch doch. Ja, danke. Und wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Diese freche junge Dame, die es anscheinend nicht für nötig hält, sich vorzustellen, ist Jeremys ältere Schwester Hannah. Ich bin Justus Jonas und das sind Peter Shaw und Bob Andrews. Es sind die Jungs, die gestern Abend Jeremys Ranzen gefunden haben. Den haben uns die Polizisten doch schon heute Morgen gebracht. Seid ihr nun hier aufgekreuzt, um eine Belohnung abzukassieren? Entschuldigt, Jungs, aber unsere Nerven. Ein Verrückter hat meinen Jüngsten letzte Nacht entführt, in einen Käfig eingesperrt und im Wald ausgesetzt. Zum Glück haben ihn heute Morgen zwei Spaziergänger entdeckt. Körperlich ist ihm offenbar nicht zugestoßen, aber er steht noch unter Schock. Momentan hält meine Mutter bei ihm Wache. Es wäre sehr aufschlussreich zu erfahren, was Jeremy berichten kann, sobald er seinen Schock überwunden hat. Das kann dauern. Nach all den Strapazen könnte ich auch dringend Ruhe gebrauchen. Ja, das ist doch selbstverständlich, Madame, also. Dann dürfen wir jetzt wohl zum eigentlichen Grund unseres Besuchs kommen. Hier. Dieses Mobiltelefon gehört Ihrem Sohn. In all der Aufregung haben Peter und Bob gestern verschwitzt, es den Polizisten auszuhändigen. Mom? Jeremy! Es ist ja alles in Ordnung. Mami ist bei dir. Mein Hexenhandy! Endlich habe ich es wieder! Großer Gott, oh Jeremy, du glaubst dir gar nicht, wie viel Angst wir alle um dich hatten. Was ist denn jetzt los? Du bist ja wieder wach, Jeremy. Und was ist mit Oma? Sie sollte doch an deinem Bett Wache halten. Oma schläft im Sessel. Ich bin aufgewacht und wollte nicht alleine sein. Sie hat mir mein Handy weggenommen und wollte mich auffressen. Sie war echt, Mami. Sie war wirklich echt. Wer wollte dich auffressen, Liebling? Wer? Du kannst mir alles erzählen. Die Hexe. Ihr Gesicht war grün, ihre Zähne waren verfault und das Kinn so spitz wie eine Eistüte. Wo bist du ihr denn begegnet? Wer seid ihr? Keine Angst, mein Engel. Das sind Justus, Bob und Peter. Sie haben dein Hexenhandy gefunden und es uns zurückgegeben. Wie war das nun? Wo hast du denn die Hexe gesehen? Ich kam vom Schwimmen und dann bin ich in den Wald gegangen. Das habe ich dir doch strengstens verboten. Aber... Ich wollte mir doch nur meinen Preis abholen. Was denn für ein Preis? Eine Freisprecheinrichtung mit integriertem Hexenalarm in limitierter Auflage. Und da ich der tausendste Besitzer des Hexenhandys bin, sollte ich den Überraschungsextrapreis im Wald überreicht bekommen. Wer hat dir das erzählt? Niemand. Hier, jemand hat mir die Nachricht per SMS geschickt. Und diese besagte SMS, Jeremy, ist die zufällig noch in deinem Hexentelefon gespeichert? Moment, das muss ich nachsehen. Von wem ist die denn? Komisch. 666. Auch ohne Absender, genau wie die andere. Das gibt's ja nicht. Die andere hatte auch keinen Absender? Das verstehe ich nicht. Die SMS ist nicht mehr da. Jemand hat sie gelöscht. Dieses verflixte Handy und diese SMS-Geschichten interessieren mich nicht. Was ist geschehen, nachdem du den Wald betreten hast, Jeremy? Tisch uns aber nicht wieder eines deiner vielen Märchen auf. Um mich herum waren nur Bäume. Aber die Leute oder ein Stand von Vanity Phone World war nirgends zu sehen. Vanity Phone World? Die Telefongesellschaft, Mom, die das Hexenhandy vertreibt. Erzähl weiter, Jeremy. Plötzlich hörte ich hinter mir einen lauten Knall und überall war Rauch. Und da stand die Hexe und lachte. Eine Hexe mit einem grünen Gesicht und in einem schwarzen Umhang. Sie sah so hässlich und böse aus. Ich wollte weglaufen, aber ich konnte nicht. Meine Beine waren wie festgewachsen. Und dann? Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich weiß nur noch, dass sie mich plötzlich packte und unter ihren schwarzen Umhang zerrte. Danach wurde alles dunkel. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Glaubst du etwa, wir sind bescheuert und kaufen dir diesen Mist ab? Wie war das nun, nachdem die Hexe dich unter ihren Umhang gezogen hatte? Was geschah dann? Ja, irgendwann bin ich aufgewacht. Es war kalt und dunkel. Da merkte ich, dass ich in einem Käfig aus Eisenstangen gefangen war. So ein Käfig wie im Zirkus. Ich war noch immer im Wald und hatte riesige Angst. Kann ich gut verstehen. Ach, mein armer Schatz. Dann fiel mir plötzlich mein Handy ein. Damit konnte ich doch um Hilfe rufen. Ich suchte in all meinen Taschen, aber es war weg. Da raschelte es plötzlich im Gebüsch und die Hexe kam wieder. Und dieses Lachen werde ich nie wieder vergessen. Und das Gekicher aus dem Hexenhandy ist nichts dagegen. Erzähl weiter, Jeremy. Sie lachte und zischte. Morgen Nacht, Jeremy, fresse ich dich auf. Ich wollte schreien. Doch dann war da noch eine andere Stimme. Die Hexe erstarrte und blickte sich erschrocken um. Was war das für eine Stimme? Und was sagte sie? Die Stimme gehörte einem Mann. Glaube ich zumindest. Hast du sein Handy, Norma? Rief er. Norma? Hat er wirklich Norma gesagt? Ja, das habe ich deutlich verstanden. Die Hexe versprach der Stimme, ihren Auftrag fortzuführen, bis sie endlich vom Fluch erlöst sei. Sie sprach ihn mit Meister an. Ich schwöre es euch. So eine dämliche Geschichte habe ich schon lange nicht mehr gehört. Du würdest es kaum für möglich halten, Hannah. Doch Bob und ich haben die Hexe gestern Nacht auch gesehen. Wie bitte? Ja. Aber wenn das alles wahr ist, verstehe ich es trotzdem nicht. Worin liegt der Sinn dieser ganzen Aktion? Wären Sie so freundlich, einen Blick auf unsere Karte zu werfen, Madam? Die drei Detektive, 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, 2. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Detektive? Das kann doch unmöglich euer Ernst sein. Entschuldigt mein Misstrauen, aber seid ihr dafür nicht noch ein bisschen zu jung? Alter hat zum Glück nichts mit Intelligenz zu tun. Und oft schon haben wir knifflige Fälle gelöst. Komm schon, Mom, lass es sie doch versuchen. Immerhin haben sie die Hexe doch auch gesehen. Also gut, aber nur unter einer Bedingung. Bei allen Untersuchungen und Nachforschungen lasst ihr Jeremy aus dem Spiel. Was soll das denn heißen? Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen, Madam. Sie meint es nur gut mit dir, Jeremy. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Was denn? Ich bin fest überzeugt, dass es keine echten Hexen gibt. Es war ein verkleideter Mensch mit einer Gummimaske, der dir einen gehörigen Schrecken einjagen wollte. Dafür legen ich und meine Kollegen die Hand ins Feuer. Ich wünsche mir wirklich, dass du recht hast. Aber wenn du ihr begegnest, wirst du deine Meinung ändern. In der Zentrale studierte Bob erneut die ganzseitige Anzeige des Hexenhandys. Die Werbung ist verlockend, das muss man schon sagen. Kein Wunder, dass Jeremy dieses Teil unbedingt haben wollte. Geht einer von euch ran? Nach diesem Fahrradmarathon kriegen mich keine 10 Elefanten aus dem Sessel. Ich bin am Ende. Ja, Peter Shaw von den 3 Detektiven. Ich bin es, Melanie Scott. Gut, dass ich euch erreiche. Habt ihr schon die Nachrichten gehört? Nein, Madam. Ich habe es gerade im Radio gehört. Seit 2 Tagen wird in Venice ein Mädchen vermisst, die 10-jährige Grace Morland. Es ist unheimlich. Allem Anschein nach, so habe ich es verstanden, sie ist plötzlich verschwunden, am helllichten Tage. Weg, ohne jede Spur. Man fand nur ihre Jacke auf einer Parkbank. Und in der Tasche steckte ihr Hexenhandy. Und auf dem Display erschienen wieder die 3 teuflischen Ziffern. 666. Bitte beruhigen Sie sich, Mrs. Scott. Wir werden uns sofort darum kümmern. Vielen Dank, Peter. Ich werde mich jetzt ein wenig hinlegen. Euch noch viel Erfolg. Danke. Auf Wiederhören. Was sagt ihr dazu? Also wenn ihr mich fragt, dahinter steckt doch eine strategische Absicht. Und welche, wenn man fragen darf? Vanity Phoneworld will den Absatz der Handys medienwirksam in die Höhe treiben. Wie wir wissen, ist die Presse bereits mit Feuereifer an der Sache dran. Kann es denn eine bessere und kostengünstigere Werbung geben? Werbung mit Kindesentführung? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Trotzdem will ich bei der Verbindung von Handy, Entführung und Hexe nicht an einen Zufall glauben. Irgendwo besteht da ein direkter Zusammenhang. Und wo gedenkst du anzusetzen, Erster? Na, bei Vanity Phoneworld. Und zwar direkt in der Chefetage. Reich mir mal bitte das Telefonbuch. Bitte? Danke. Vanity Phoneworld. So. Na, da ist es schon. Drei. Acht. Herzlich willkommen bei Vanity Phoneworld. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Wir sind Montag. montags von 9 bis 16, Dienstag von 9 bis 15. Dann müssen wir es wohl am Montag nochmal probieren. Ich habe aber auch schon einen neuen Plan. Wir sollten in der Recreation Area nach eventuellen Hinweisen suchen. Aber diesen Wald betrete ich nur noch bei Tageslicht. Wenn du Wert auf meine Anwesenheit legst, muss ich dich unwiderruflich auf morgen vertrösten. Also schön. Dann treffen wir uns um 13 Uhr nach dem Mittagessen hier in der Zentrale. Bob schob eine Videokassette in den Rekorder und machte es sich auf seinem Bett bequem. Er schaltete den Fernseher ein und zappte kurz durch die Programme. Auf dem Nachrichtensender Network TV blieb er hängen. Der 9-jährige Jeremy Scott war das erste Opfer des scheinbar geistig verwirrten Entführers. Mittlerweile werden noch 3 weitere Kinder vermisst. Der 11-jährige Peter Crowning aus Anaheim, der 9-jährige Alan Baker aus Santa Barbara sowie die 10-jährige Grace Morland aus Venice. Die Polizei geht davon aus, dass alle 4 Entführungen von ein und derselben Person ausgeführt wurden, da jeweils ein Handy aufgefunden wurde, das sich vorher im Besitz der verschwundenen Kinder befand. Eigenartigerweise handelt es sich bei diesen Mobiltelefonen immer um das gleiche Modell, das phosphoreszierende Hexenhandy von Vanity Phone World. Dieses Handy, mit dem man laut Werbung Kontakt zum Jenseits aufnehmen kann, ist erst seit 2 Wochen auf dem Markt und findet gerade bei jugendlichen Käufern einen reißenden Absatz. Besteht zwischen den Entführungen und den Hexenhandys ein Zusammenhang? Verehrte Zuschauer, der Verdacht liegt nahe, dass Jeremy Scott das erste Opfer der Entführungsreihe ist, in der die Hexenhandys des Unternehmens Vanity Phone World eine noch nicht geklärte Rolle spielen. Die Pressestelle der besagten Telefongesellschaft hat bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Stellung bezogen. Aber angesichts des wachsenden Drucks der Medien ist wohl mit einer Erklärung in Kürze zu rechnen. Das waren die aktuellen Ereignisse des Tages. Mein Name ist Jeremy Cummings. Na, sieh mal einer an. Unsere Blondine aus Topanga Beach. Robert, Telefon für dich. Justus ist dran. Hi Just. Das nenne ich Gedankenübertragung. Hast du die Nachrichten gesehen gerade? Ja, aber darum rufe ich nicht an. Ich habe gerade einen Blick in unseren E-Mail-Briefkasten geworfen. Der Fall Hexenhandy entwickelt sich. Hä? Wieso? Kannst du vielleicht ein bisschen genauer werden? Mr. Morland, der Vater der vermissten Grace, hat uns eine Nachricht geschickt. Vermutlich hat er den Kontakt von Mrs. Scott, der wir ja unsere Karte gegeben haben. Jedenfalls bittet er uns dringlichst, ihn noch heute anzurufen. Peter habe ich bereits verständigt. Wir treffen uns um 21 Uhr am Castro Drive, Ecke Hillwood Street. Sei pünktlich, ja? Etwa 20 Minuten später trafen die 3 Detektive mit ihren Rädern in einer einsamen, heruntergekommenen Wohngegend ein. Wenn ich auch am Tag herkommen können, Erster. Mr. Morland schrieb, es sei äußerst dringend. Mensch, alle Fenster des Wohnblocks sind dunkel. Also Leute, hier wohnt doch keiner. Die können doch nicht um diese Zeit schon alle schlafen gegangen sein. Hier muss es sein. Nummer 473B. Habt ihr eure Taschenlampen dabei? Doch. Mist, die habe ich jetzt zu Hause vergessen. Ich auch. Ach, schöne Detektive seid ihr. Naja, immerhin hab ich eine. Hier. So, was ist das Klingelschild? Da. Ja, Morland steht auf dem Klingelschild. Wir sind also richtig. Mann, ist das dunkel. Die Klingel scheint nicht zu funktionieren. Die Tür zum Treppenhaus ist nicht verschlossen. Nach dem Klingelschild zu urteilen, befindet sich die Wohnung der Morlands im 2. Stock. Hä? Och nö. Das Deckenlicht ist kaputt. Wartet auf mich. Ihr wollt mich doch hier wohl nicht alleine lassen. Mensch, ist das unheimlich hier. Just, bist du dir sicher, dass er diese Adresse genannt hat? Hier sind wir richtig. M und G Morland. Ich drück mal die Klingel. Nichts. Kein Ton. Vielleicht ein Stromausfall? Mr. Morland? Mr. Morland! ist ja nur angelehnt. Oh, lasst uns wieder abhauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Offenbar ist dies ein Abrissgebäude. Ja, weshalb hat uns dieser Mr. Morland per E-Mail hierher bestellt? Oh, ich will hier raus. Wer auch immer uns hierher bestellt hat, irgendwas ist faul an der Sache. Hey, seht mal. Die Symbole da an der Wand. Mit schwarzer Farbe gemalt. Hä? Leuchte mal genauer hin. Was sind denn das für Zeichen? Das ist Futhark. Fut was? Futhark Zweiter. Eine früheuropäische Sprache aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Woher wisst ihr denn so einen Kram? Gebildete Menschen lesen eben. Oder schauen Akte X. Ja, schön Mulder und Scully. Daher stammt nämlich meine Information. Inschriften in Futhark werden auch Runen genannt, ja? Ich zeichne sie jetzt erst einmal ab. Um die Entschlüsselung werde ich mich dann gleich zu Hause kümmern. Psst! Was ist denn in dich gefahren, Jus? Mach sofort das Licht wieder an! Schnell, Peter! Großer Gott! Da! Die Gestalt im schwarzen Umhang! Sie ist ganz in eine dichte Rauchwolke gehüllt! Dieses hässliche grüne Gesicht und der spitze Hut! Ihr werdet es büßen, euch in Dinge einzumischen, die im Auftrag des Teufels geschehen! Dies ist die erste und die letzte Warnung. Haltet euch aus allem heraus, sonst wird der Teufel euch zugrunde richten. Und ich werde ihm mit Freude helfen. Wir glauben nicht an dich. Du bist nicht echt. Hiermit verfluche ich dich. Los, Kollegen, auf sie. Komm nur her. Ja. Oh. Lampe, ich hab sie fallen lassen. Just, hebt die Lampe wieder auf. Was ist sie denn? Oh, die hat mich voll mit dem Wesen erwischt. Oh. Na warte, die kriege ich. Ah. Sie halt ab. Verdammt, die ist schon über alle Berge. Oh, mein Kopf. Mein Magen, ey. Oh. Den Kräften und der Statur nach zu urteilen, würde ich auf einen Mann tippen. Auf alle Fälle verdient die Maskerade ein großes Lob. Ihr meint, dass wir verkleideten Menschen aufgesessen sind? Ja klar. Schwarzer Umhang mit Hexenhut, grüne Handschuhe, ein Besen und eine Gummimaske. Dazu ein paar Licht- und Raucheffekte und schon ist die Illusion perfekt. Eine Gummimaske, ja? Ihr seid also der festen Überzeugung, dass die grüne hässliche Hexenfratze in Wahrheit eine Gummimaske war? Na klar. Kein Mensch wird mit so einer hässlichen Fratze geboren. Ich wollte die Hexe aufhalten. Und hab sie dabei mit meinen Fingern im Gesicht zu fassen bekommen und gekratzt. Wenn das wirklich eine Gummimaske war, wie erklärt ihr euch dann das hier? Mensch, Zweiter? An deinen Fingern, das ist ja Blut. In der Zentrale blickte Bob hochkonzentriert auf den Computerbildschirm. Erst als er den Druckbefehl aktiviert hatte, wandte er sich um und begrüßte Justus und Peter. Hi Freunde, ich drucke gerade etwas sehr Interessantes aus. Nach unserem gestrigen Erlebnis konnte ich ohnehin kein Auge zutun und habe etwas im Internet recherchiert. Gesucht habe ich vor allem unter Runenschrift. Und hast du etwas über die geheimnisvollen Wandmalereien in der Morland-Wohnung herausgefunden? Ja. Ich konnte auch die jeweiligen Bedeutungen dieser Runenzeichen finden. Es handelt sich um die Zeichen für materiellen Besitz, Unglück und Finsternis, Schicksal und Krieg. Wie passen diese Begriffe bloß zu dem Hexenhandy? Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Dürfte ich euch erst einmal das zweite Ergebnis meiner Recherchen präsentieren? Dann schieß mal los. Es geht um dieses furchtbare Verbrechen, das vor 20 Jahren in der Recreation Area von Santa Monica verübt wurde. Die junge Frau, die verbrannt wurde? Genau, Zweiter. Ihr Name war Norma Nolla. Sie setzte sich in der Öffentlichkeit für Frauenrechte ein. In den Augen der Sektenanhänger war Norma eine Hexe, deren Wahlparolen sich nicht mit der Weltanschauung der Sekte deckten. Und was hat das mit dem Fall zu tun? Mensch, Erster, die Diät scheint dir echt aufs Gehirn zu schlagen. Norma Nola wurde von einem Haufen Verrückter verschleppt, als Hexe bezichtigt und in der Recreation Area auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Es wäre doch denkbar, dass sie als Hexe wieder auferstanden ist, um Kinder daran zu hindern, mit dem Hexenhandy Kontakt zum Jenseits aufzunehmen. Das ist doch lächerlich. Und entbehrt zugleich jeder Logik. Wir wollten nach einer anderen Erklärung für diese Hexenerscheinung suchen. Ja, immerhin lässt es aber jemand gezielt so aussehen, ja, als ob Norma Nola hinter den Entführungen steckt. Wie kommst du darauf? Erinnert ihr euch an Jeremys Worte, Freunde? Der erzählte uns doch, dass die Hexe an seinen Käfig trat und plötzlich von einer fremden Männerstimme gerufen wurde. Hast du sein Handy, Norma? Ja, ein Zufall ist das sicher nicht. Norma Nola, ich hab's doch gleich gesagt. Wir sollten uns aus diesem Fall herausziehen und die Ermittlungen der Polizei überlassen. Ich kann nicht beruhigen, Zweiter. Schau dir mal dieses Zeitungsfoto von Norma Nola an. Beachte ihre Pausbacken, die vollen Lippen und die runde Form ihres Gesichts. Selbst wenn sie im Jenseits 20 Abmagerungskuren hinter sich gebracht hätte, würde sie heute nie so aussehen wie die Angreiferin aus dem Treppenhaus. Ich hoffe, du hast recht, Bob. Ich habe übrigens mit Mrs. Scott telefoniert und erfahren, dass der Vater der entführten Grace nicht mit Mrs. Scott in Kontakt getreten ist. Sie kannte seinen Namen nämlich nur aus den Nachrichten. Wie er an unsere E-Mail-Adresse kam und woher er wusste, dass wir in diesem Fall ermitteln, ist auch Mrs. Scott ein Rätsel. Sie schwor, mit niemandem darüber gesprochen zu haben. Dabei fällt mir noch ein, dass Mrs. Scott heute Morgen per Post ein Päckchen an uns geschickt hat. Mach's nicht so spannend, Just. Was ist drin? Sie schickt uns Jeremys Hexenhandy. Sie hat es ihm unter Protest abgenommen. Und was sollen wir mit dem unheimlichen Ding? Ja, wir werden es nur verwahren, bis Jeremy über den Schock hinweg ist. Leider hat seine Mom ihm gesagt, an wen sie es geschickt hat. Und jetzt? Halten wir an unserem Plan fest, Vanity Fair und World am Montag einen Besuch abzustatten. Vanity Phone World befand sich in einem protzigen, 12-stöckigen Hochhaus mitten im Herzen von West Hollywood. Als die drei Fragezeichen eintrafen, hatte sich im Eingangsbereich des Gebäudes schon eine Horde aufgebrachter Journalisten und Fernsehteams eingefunden. Sieht nach einer Pressekonferenz aus. Seht mal, da sind ja auch Jenny Collins und ihr Kameramann. Und da drüben liegt Mr. Jordan auf der Lauer, der Reporter vom Washington Magazine. Die werden sowieso nur mit Floskeln abgespeist. Wir werden schlauer vorgehen. Auf in den Kampf, Kollegen. Ich muss Sie bitten, noch einige Minuten draußen zu warten. Lieber Mann, wird Michael Jackson hier erscheinen oder worauf warten alle? Eine Pressekonferenz in wenigen Minuten. Sind Sie denn nicht von der Presse? Nein, wir sind vom Kurierdienst. Und sollen dieses Päckchen der Chefsekretärin aushändigen. Ohne Rücksprache kann ich euch nicht passieren lassen. Das ist gegen die Vorschrift. Ich rufe Mrs. Fancy an. Augenblick. Sieh mal, Just. Da kommt Jenny Collins. Ja, tatsächlich. Ich habe eine Idee, Kollege. Passt auf. Entschuldigen Sie vielmals, Sir. Aber unser Chef wird wirklich sauer, wenn wir zu spät kommen. Außerdem meinte er, dass Mrs. Fancy... Wie? Was? Ach, ja... Zimmer 615, sechster Stock. Du hast mehr Glück als Verstand. Hier, die Chefetage. Hier ist dein Namensschild. Bob Acer, dein Namensvetter. Ich klopfe. Ja, bitte. Sie wünschen? Entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Justus Jonas und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Wir würden gerne kurz mit Mr. Acer sprechen. Ob er wohl... Das bin ich. Wer seid ihr denn? Was haben diese Bengel hier zu suchen, Mrs. Fancy? Ich bin Justus Jonas. Ich würde gerne zusammen mit meinen beiden Freunden mit Ihnen persönlich sprechen. Es geht um das Hexenhandy. Ich... Ja, wagt es mir, meine Zeit zu stehlen? Wer hat euch überhaupt ins Haus gelassen? Verlasst sofort dieses Gebäude. Aber hören Sie doch, Miss... Raus! Tja, Kollegen. Ich gebe es zwar nicht gerne zu, aber diese Aktion war der totale Reinfall. Ja, im Gegenteil, Erster. Unser Besuch im Vorzimmer von Mr. Acer war ein absoluter Volltreffer. Machst du Witze, Zweiter? Habt ihr es denn nicht bemerkt? Die Hexe, der ich das Gesicht zerkratzt habe, Sie sitzt da drin. Ich habe nur eine zweite Sekretärin gesehen. Genau, die Blondine mit der Löwenmähne, die während des Gesprächs die ganze Zeit so interessiert auf ihren Monitor geschaut hat. Ich konnte ihr Spiegelbild im Monitor sehen, Kollegen. Sie hat eine lange Kratzwunde auf der rechten Wange. Vorsicht, Peter, die Tür da hinter dir. Hoppla. Warten Sie, Madam. Wir helfen Ihnen, die Aktenordner wieder aufzuheben. Wo sollen die Ordner denn hin, Madam? Wir füllen Ihnen jeden Wunsch. Ins Archiv im 7. Stock. Sie sind die freundlichste Mitarbeiterin, mit der wir es bisher hier zu tun hatten. Ich denke, Sie sollten im Vorzimmer von Mr. Acer sitzen, nicht dieser Drache. Du sprichst von Mrs. Carrera. Eine attraktive Erscheinung, das muss man Mrs. Carrera schon bescheinigen. Aber hinter dieser schönen Fassade tun sich wahre Abgründe auf. In einem Kabarett wäre die Diva besser aufgehoben als in einem seriösen Unternehmen. Wie meinen Sie das? Es ist mir ja fast peinlich, so pikante Geheimnisse auszuplaudern, aber... Sie machen es aber spannend. Wir platzen ja schon vor Neugier. Nun ja. Vor ihrer kleinen Operation hieß die Dame mit der tiefen Stimme und dem schönen Vornamen Monique, nämlich einmal Michael Chandler. Meine Kollegin hat das ganz zufällig in Erfahrung gebracht. Was meinen Sie damit? Ich muss mich doch sehr wundern. Habt ihr es denn noch immer nicht begriffen? Ich kann mir den Sachverhalt schon erklären. Monique Carrera ist als Mann geboren worden, der im Laufe seiner Entwicklung immer mehr das Verlangen in sich spürte, lieber eine Frau zu sein. Aus Michael Chandler wurde somit die attraktive Mrs. Carrera. So, da sind wir. Mit dieser Enthüllung dürften Ihre Tage bei Vanity von World gezählt sein. Ich kenne Mr. Acer sehr gut. Er wird es nicht dulden, dass solche zwielichtigen Gestalten sein Unternehmen in der Öffentlichkeit repräsentieren. Ihr könnt die Akten dort ablegen. Alles Weitere kann ich selbst erledigen. Eine Sache noch, Madam. Mir ist aufgefallen, dass sich Mr. Carrera eine lange Kratzwunde auf der Wange zugezogen hat. Sie wissen nicht zufällig, woher die stammt? Angeblich ist sie am Wochenende von ihrer Katze verletzt worden. Wer es glaubt. Die drei Detektive hatten beschlossen, sich an Monique Carreras Fersen zu heften. Der geeignetste Beobachtungsposten schien ihnen das jene Restaurant auf der gegenüberliegenden Seite zu sein. Prima, da ist ja noch ein Tisch am Fenster frei. Super Laden, Leute. Da läuft sogar ein Fernseher, falls uns bei der Observation langweilig wird. Kollegen, Network TV sendet Nachrichten. Sir, könnten Sie den Ton vielleicht etwas lauter stellen? Sehr gerne, junger Mann. Im Fall Ex-Handy. Im Entführungsfall der drei vermissten Kinder im Großraum Los Angeles gibt es seit heute Mittag eine überraschende Wendung. Gegen 13 Uhr wurden in den Wäldern der Recreation Area in Santa Monica zwei der entführten Kinder von einem Förster gefunden. Sie waren seit zwei Tagen in einem Käfig gefangen gehalten worden. Es handelt sich hierbei um die 10-jährige Grace Morland aus Venice und den 9-jährigen Alan Baker aus Santa Barbara. Beide Kinder sind unversehrt und befinden sich bereits wieder in der vertrauten Umgebung ihrer Familie. Vermisst hingegen bleibt weiterhin der 11-jährige Peter Crowning aus Anaheim. Der Verdacht, dass die Kinder für Werbezwecke im Auftrag von Vanity Phone World entführt wurden, erhärtet sich immer mehr. Sie waren allesamt im Besitz eines Hexenhandys, ein Mobiltelefon, das mit seiner gruselig reißerischen Aufmachung gezielt für heranwachsende Kids konzipiert ist. Wie sonst ist es zu erklären, dass die 10-jährige Grace Morland und der 9-jährige Alan Baker unabhängig voneinander per SMS auf ihrem Hexenhandy an einen verlassenen Ort gelockt und dort von einer Hexe überfallen wurden? Ja, verehrte Zuschauer, Sie haben sich nicht verhört. Von einer Hexe. Der Firma Vanity Phone World soll per Gerichtsbeschluss der weitere Verkauf der Hexenhandys untersagt werden, bis das Motiv der Entführungen eindeutig geklärt ist. Johnny Collins für Network TV. Sie können den Fernseher wieder leiser stellen. Vielen Dank. Kollegen, wir sind ganz dicht dran an der Sache. Ich bin mir sicher, dass Mr. oder Mrs. Carrera noch heute ihren letzten und entscheidenden Fehler begehen wird. Und wie wird er aussehen? Peter Crowning, das vierte Entführungsopfer, befindet sich noch immer in Gefangenschaft. Mich beschleicht der Verdacht, dass die Hexe heute in Aktion treten wird, sobald die Dunkelheit eintritt. Und wir heften uns an ihre Fersen. Außerdem glaube ich nun auch zu wissen, weshalb am Tatort stets die Hexenhandys zurückblieben. Ja, ist doch klar. Nur so konnten die Medien auf eine Verbindung zu Vanity Phone World schließen. Richtig, Zweiter. Ich gehe aber davon aus, dass noch eine weitere Absicht dahinter steckt. Denn solange ein Handy eingeschaltet ist, ist die Polizei imstande, den genauen Standort zu ermitteln. Apropos Handy. Willst du das Päckchen von Mrs. Scott nicht mal langsam auspacken, Just? Da ist es. Oh, Mrs. Scott hat ganz vergessen, es auszuschalten. Dieses Mobile-Telefon scheint wie ein böser Fluch an uns zu kleben. Diesem Handy haftet neben seiner ungewöhnlichen Ausstrahlung nichts Ungewöhnliches an zwei... Dieses Teil hat mir einen Schlag versetzt. Das ist ja lebensgefährlich. Moment mal, Kollegen. Da hat uns jemand eine SMS geschickt. Hä? Tatsächlich? Von wem ist sie denn? Jetzt lies doch mal vor. Hört euch das an. An die drei Detektive. Meine Mutter hat mir zwar verboten, mit euch in Kontakt zu treten, aber ich muss euch dringend sprechen. Kommt um 18 Uhr zur Milton School. Dort warte ich vor der Sporthalle auf euch. Ich weiß jetzt, wer die Hexe ist. Jeremy. Was meint er damit? Auf diese Frage wirst du um 18 Uhr eine Antwort erhalten, Zweiter. Und wieso gerade ich? Weil du der Sportlichste von uns bist und die Strecke zur Milton School am schnellsten mit dem Fahrrad zurücklegen kannst. Außerdem kann es doch nur in deinem Interesse liegen, wenn Bob und ich uns der Hexe annehmen. Auch wahr. Wie bleiben wir denn in Kontakt? Sind wir im Besitz der Nummer dieses Handys da? Die hat uns Mrs. Scott nicht mitgeteilt. Aber wir sind auf dieses Handy gar nicht angewiesen. Schließlich befindet sich in unserer Zentrale ein Anrufbeantworter. Und öffentliche Telefonzellen stehen überall. Sobald Bob und ich dir den genauen Standort mitteilen können, an den Mrs. Carrera uns führen wird, rufen wir in unserer Zentrale an und hinterlassen dir dort eine entsprechende Nachricht. Abgemacht. Kollegen, es geht los. Beeilung. Mrs. Carrera verlässt das Gebäude. Bis später, Peter. Peter stand in einer windgeschützten Ecke vor der Sporthalle auf dem verlassenen Gelände der Milton School und hielt nach Jeremy Ausschau. Nervös trommelten seine Finger auf das Hexenhandy, das in der linken Seitentasche seiner Jeansjacke steckte. Oh Mann, wo bleibt Jeremy denn? Schon 6:12. Warum bist du alleine gekommen? Wo sind deine Freunde? Ich, Antworte! Ihr habt meine Warnung missachtet. Damit ist der Zeitpunkt der Vergeltung gekommen. Und du wirst der Nächste auf meiner Liste sein. Der Tod streckt bereits seine kalte Hand nach dir aus. Aber wieso? Es ist zu spät, um Fragen zu stellen. Du wirst Höllenqualen erleiden und noch in dieser Nacht persönlich mit dem Teufel in Kontakt treten dürfen. Langsam und schmerzhaft wird er dir die Zunge lösen. Da, nimm das, du hässliche Alte! Mit Körperkraft bildest du dir ein, mich besiegen zu können? Ich habe dich in 0, nichts mit meinem Wesen zu Fall gebracht. Und jetzt kannst du dich nicht mehr bewegen. Ich halte dich fest. Aber im Zweifelsfall ziehe ich die altbewährten Hausmittel aus der Hexenküche vor. Peter versuchte, sich aus ihrer Gewalt zu befreien. Doch die Hexe kam ihm zuvor. Sie zerknüllte das Tuch in ihrer Faust und schob es mit sanftem Druck unter seine Nase. Der zweite Detektiv nahm einen süßlichen Geruch wahr. Dann wurde ihm schwummrig und ihm schwanden die Sinne. Mrs. Carrera steigt in ein Taxi. Los, wir nehmen auch eins. Da, das Taxi. Guten Abend. Bitte folgen Sie... Was ist das denn? Mrs. Carrera kommt zu uns. Rück doch mal ein Stück, dann kann ich mich zu euch setzen. Da habt ihr euch also ins Taxi geworfen und an meine Fersen geöffnet. Wohin darf die Fahrt denn gehen, Madame? In die Roswell Street, aus Nummer 4. Aber jetzt klärt mich darüber auf, was ihr für ein Spiel im Gange ist. Meinen Sie nicht, dass dies ein äußerst ungeeigneter Ort ist, die Sache auszudiskutieren? Ich habe nicht das Geringste zu verbergen. Trotzdem solltest du eine Lady nicht so anstarren. Das gehört sich nicht. Wenn ihr wollt, besprechen wir alles Weitere in meiner Wohnung. Wir... Was ist denn mit euch? Eine Frau kann euch doch nichts anhaben. Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Was ist das? Das hat mich in einen Käfig gesperrt. Hilfe! Hilfe! Hier bin ich! Hört mich denn jemand? Hilfe! Retten Sie mich! Oh, mein kleiner Liebling ist erwacht und zittert vor Angst und Kälte. Dazu hast du auch allen Grund, denn die heutige Nacht wird die letzte deines kurzen Lebens sein. Was haben sie mit mir vor? Komm schon, gib dir die Norma ein Küsschen. Hast du etwa Angst vor mir? Lassen Sie mich bitte hier raus. Eine Möglichkeit bestände, mich umzustimmen. Sie könnte mich dazu veranlassen, noch einmal Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Was verlangen Sie? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Dann gib mir das Hexenhandy. Ich habe es nicht mehr. Es ist weg. Das weiß ich selbst. Schließlich habe ich dich durchsucht. Wo hast du das Handy versteckt? Antworte, oder muss ich dir erst ein paar Stöße mit dem Besenstiel verpassen? Au. Ich habe doch nicht den geringsten Schimmer. Das Hexenhandy befand sich in meiner Jackentasche, bevor sie mich betäubten. Das weiß ich genau. Lüge nicht! Norma Nola lässt sich nicht beschwindeln. Au. Vielleicht ist es mir beim Kampf mit Ihnen aus der Tasche gefallen. Haben Sie vor der Sporthalle schon gesucht? Natürlich! Da war nichts! Und damit hast du deine Chance verspielt. Aus diesem Käfig kommst du nicht mehr lebend heraus! Verschwinden Sie! Hauen Sie ab! Dein Wunsch ist mir ein Befehl. Ich habe bereits schon jetzt einen teuflischen Appetit. Deshalb kehre ich um Mitternacht zurück. Und dann werde ich dich... Na also, schießt los. Weshalb seid ihr mir gefolgt? Wird es Ihnen etwas ausmachen, mir zunächst eine einzige Frage ehrlich zu beantworten? Dann werden wir Ihnen reinen Wein einschenken. Und das klingt interessant, dann lass mal irren. Woher stammt die Kratzwunde auf Ihrer linken Wange? So, aus diesem Grund beschattet ihr mich? Wartet einen Moment, dann mache ich euch mit meinem Liebling bekannt. Das ist Missy. Eine Siamkatze. Missy, diese beiden Herren heißen... Justus Jonas. Und Bob Andrews. Angenehm, Monique Carrera. Aber das dürfte euch ja bekannt sein. Dieser kleine Löwe hat mir am Wochenende die Schärfe seiner Krallen demonstrieren wollen, nachdem ich ihm beim Schmusen versehentlich den Schwanz mit einer Zigarette verbrannt habe. Ist eure Frage damit beantwortet? Schon. Wir haben uns da wohl von Ihrer Kollegin bei Vanity Phone World auf Ärgste in die Irre führen lassen. Das war bestimmt die alte Hexe Mrs. Faraday aus dem Archiv. Was hat sie euch denn für eine Geschichte aufgetischt? Die alte Hexe? Nun ja, sie meinte, dass es ziemlich abwegig sei, von einer Katze so zugerichtet zu werden. Das war aber nicht alles, was sie euch erzählt hat, richtig? In Schwarze getroffen, Madame. Aber ehrlich gesagt möchten wir zu diesen Gerüchten keine Stellung nehmen. Üble Verleumdungen sind das. Dennoch hat mich Mr. Acer gefeuert. So etwas wie ich wäre eine Schande und gefährde das Image und den Ruf seines Unternehmens. Die negativen Presseberichte über das Hexenhandy hätten schon genug für Wirbel gesorgt. Ich kann nur hoffen, dass Mr. Acer seinen Entschluss noch bedauern wird. Das ist allein Ihre Privatsache und Mr. Acers Reaktion ist im höchsten Maße menschenverachtend und in keiner Weise zu entschuldigen. Doch jetzt möchte ich meine Fragen beantwortet haben. Warum steht ihr mir nach? Wir werden Ihnen alles erzählen, Madame. Von Anfang an. Justus hatte zu der Frau Vertrauen gefasst und ließ nicht das geringste Detail in seinen Bericht aus. Vorher rief er jedoch in der Zentrale an und hinterließ dem zweiten Detektiv auf dem Anrufbeantworter Mrs. Carreras Nummer. Das sind nun alle Fakten, die wir im Fall Hexenhandy bisher zusammentragen konnten. Langsam sehe ich in der ganzen Geschichte einen logischen Zusammenhang. Ich glaube zu wissen, wer hinter den Kindesentführungen steckt. Bloß Peter bleibt. Es ist schon nach 20 Uhr. Wir könnten Mrs. Scott nach der Nummer des Hexenhandys fragen, dann können wir mit Peter in Kontakt treten. Das hört sich vernünftig an. Ihr, mein Telefon, rufe gleich an. Danach müssen wir nach Malibu und die Westminster Road. Komisch. Bei den Scotts geht noch immer niemand ans Telefon. Die ganze Familie scheint außer Haus zu sein. Ich spreche aufs Band. Als Justus, Bob und Mrs. Carrera vor dem Haus in der Westmont Road aus dem Taxi stiegen, war es bereits 20.30 Uhr. Voilà, hier wohnt Mr. Giorgio Gate. Und er scheint zu Hause zu sein. Oben wird ein Fenster geöffnet. Einen Moment, ich komme gleich. Ich steige gerade aus der Badewanne. Wer es glaubt, wird selig. Mrs. Carrera? Entschuldigen Sie bitte meine Aufmachung. Aber vor dem Schlafengehen gönne ich mir ab und zu noch eine Schlammmaske. Sagen Sie mal, sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Wie meinst du das? Ich wüsste nicht wo. Ihre Augen kommen mir irgendwie bekannt vor. Trugen Sie mal einen Vollbart? Ach, Unsinn. Sowas steht mir doch gar nicht. Aber natürlich, Just. Ich erkenne ihn auch trotz dieser Gesichtsmaske wieder. Jack Jordan, der Reporter des Washington Magazine. Nein, nein, da muss eine Verwechslung vorliegen. Was verschafft mir denn die Ehre Ihres Besuches? Das sollten wir mit Ihnen drinnen im Haus besprechen. Kommen Sie rein. Das sind Justus Jonas und Bob Andrews. Sie arbeiten als Detektive und sind den seltsamen Vorkommnissen, die seit dem Verkauf der Hexen-Andys die gesamte Bevölkerung in Atem hält, auf der Spur. Und was habe ich damit zu tun? Sie scheinen zu vergessen, dass ich... Nanu, wer mag das denn noch sein? Warten Sie hier, ich schau kurz nach. Wenn Sie nichts dagegen haben, begleite ich Sie. Da bist du ja, Peter. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Dürfte ich vielleicht mal erfahren, was hier eigentlich los ist? Das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren. Mal ganz davon abgesehen, dass mich nicht Jeremy auf dem Gelände der Milton School erwartete, sondern unsere alte Bekannte, die Hexe. Peter berichtete nun ausführlich von dem Überfall der Hexe, wie er von ihr mit Chloroform betäubt worden war und in den Käfig im Wald aufgewacht war. Und dann machte sie sich aus dem Staub mit der Ankündigung, um Mitternacht zurückzukehren, um das Todesurteil zu verstrecken. Bin ich eigentlich nur von Verrückten umgeben? Erzähl weiter, Peter. Die Hexe wollte das Handy unbedingt haben. Deshalb hat sie mich auch durchsucht. Zum Glück hat sie dabei meine Dietrich übersehen. Einer von denen konnte mir zur Freiheit verhelfen. Ich fand bald eine Telefonzelle, von der aus ich unseren Anrufbeantworter an der Zentrale abgefragt habe. Tja, so bin ich nun hier gelandet. Wir waren die letzten beiden Stunden ununterbrochen mit Mrs. Carrera zusammen. Somit kann sie es nicht gewesen sein, die dich angegriffen hat. Dafür konnte uns Mrs. Carrera jedoch den Namen einer Person nennen, die einen nachvollziehbaren Grund hat, diesen ganzen Hexenzauber zu inszenieren. Ein Mann, der die Idee und das Konzept des Hexenhandys alleine entwickelt hat und dessen Vertrauen von Mr. Acer schamlos missbraucht wurde. Mr. Giorgio Cade. Das ist eine böswillige Unterstellung und eine niederträchtige Intrige. Aber ich weiß es doch, Mr. Cade. Schließlich saß ich bei Mr. Acer im Vorzimmer. Er hat Ihnen das Konzept abgeknüpft, ohne einen Cent zu bezahlen. Hat Mr. Acer Sie in seine Strategie nicht eingeweiht, Mrs. Carrera? Mit mir hätte er darüber nie gesprochen, aber ich habe gute Ohren. Daher weiß ich auch, dass er Ihnen mit der Idee des Hexen-Andys das Geschäft Ihres Lebens in Aussicht gestellt hat. Von dem Gewinn versprach er 30% an Sie abzutreten. Doch die Realität sah anders aus. Und wie, wenn man fragen darf? Ich habe seinen Versprechungen blindlings vertraut und das Geschäft lediglich mit einem Handschlag besiegelt. Was mag Ihnen in den vorgegangen sein, als Sie sahen, dass Vanity Phone World überall ganzseitige Anzeigen geschaltet hatte, die Ihr Hexenhandy anpriesen? Daraufhin stürmte ich sofort in Mr. Acers Büro und machte an diesem Tag die bitterlichste Erfahrung meines Lebens. Er fragte mich allen Ernstes, wie ich darauf käme, mit der Entwicklung des Hexenhandys irgendetwas zu tun zu haben. Und Sie hatten keinerlei Beweise, nicht wahr? Die Unterlagen hatten sie Mr. Acer überlassen. Und somit kam ihnen die Idee, die Hexenhandys derart in Verruf zu bringen, dass der Verkauf dieser Handys per Gerichtsbeschluss untersagt wird. Die Sache musste schlau eingefädelt werden, denn nach außen hin sollte es so aussehen, als hätte das Telefonunternehmen selbst die Finger im Spiel. Du hast ja wohl nicht alle Zacken in der Krone. Als Geniestreich kann man ihre Auftritte als Hexe bezeichnen. Damit meine ich natürlich nur die äußere Erscheinung. Sie sahen inmitten der Rauchbomben wirklich furchteinflößend aus. Aber den Kindern in dieser Verkleidung aufzulauern, sie zu betäuben und in einen Käfig gesperrt, über Nacht im Wald auszusetzen, das ist ein unverzeihliches Vergehen und wird von den Richtern hart bestraft werden. Und warum haben Sie uns nachgestellt, Mr. Kate? Wir waren schließlich nicht im Besitz eines Hexenhandys. Zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt, als Sie uns per Mail in die vermeintliche Moreland-Wohnung gelockt haben. Wir passten noch gar nicht in Ihr Konzept. Die Frage hast du dir damit schon selbst beantwortet. Wir passten Mr. Kate nicht ins Konzept, weil er herausbekommen hatte, dass wir seinen kriminellen Vorhaben bereits auf der Spur waren. Aber woher hatte er diese Information? Doch wohl nicht von Jeremy. Aber ja doch, genau. So und nicht anders wird es funktioniert haben. Wie denn? Ist doch logisch. In dem Andy muss sich eine Wanze befinden. Mit deren Hilfe wusste Mr. Kate über alles Bescheid. Vermutlich hat jemand die E-Mail-Anschrift auf der Visitenkarte laut vorgelesen. Dabei muss sich dieses Hexenhandy in der Nähe befunden haben. Alle Achtung, Madam. Mit diesem Trick kam er also zu den benötigten Telefonnummern. Schließlich teilte jeder Handybesitzer hin und wieder mal den anderen Freunden mit. Wollen Sie uns nicht verraten, wie Sie es angestellt haben, die Wanzen unbemerkt an den Handys anzubringen? Ihr seid ja total übergeschnappt. Ich sage kein Wort mehr. Mir fielen da gleich mehrere Möglichkeiten ein. Mr. Kate könnte zum Beispiel mehrere Handyläden aufgesucht haben, sich dort jeweils das Hexenhandy vorführen lassen und die Wanze dabei unauffällig im Mikrofonschlitz verschwinden lassen. Dann brauchte er nur noch vor seinem Empfänger zu sitzen und konnte die Opfer nach Belieben auswählen. Wenn mir jetzt noch einer sagen kann, wie es möglich ist, einem Handy eine anonyme SMS zuzusenden, möge er sich bitte melden. Auch darüber habe ich mich inzwischen schlau gemacht. So etwas lässt sich leicht von jedem internetfähigen Rechner ausführen. Unter diesen Gesichtspunkten ist es beinahe lächerlich, dass wir uns durch die anonyme SMS 666 von Mr. Kate einschüchtern ließen. Ebenso von den Runenzeichen. Die Runenzeichen sollten uns glauben lassen, dass wirklich Hexerei im Spiel ist. Die Begriffe materieller Besitz, Unglück und Finsternis, Schicksal und Krieg machten deutlich, was Sie Mr. Acer gegenüber empfinden, Mr. Kate. Sie konnten sich ihre Neugier nicht verkneifen und erschienen deshalb als angeblicher Reporter Jack Jordan auf der Bildfläche, sobald die Medien ihrem Hexenspuk auf der Spur waren. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn ihr bis dahin nicht augenblicklich mein Haus verlasst, verständige ich die Polizei. Da ziehen wir es doch lieber vor, hier gemütlich auf die Polizei zu warten. Uns würde nämlich brennend interessieren, was die Beamten zu der Kratzwunde zu sagen haben, die Peter ihnen am vergangenen Freitag zugefügt hat und die sie unter der Schlammmaske verbergen. Diese Kratzwunde hat mir nicht Peter zugefügt, sondern die scharfe Kante eines Korallenriffs, das ich beim Tauchen am Wochenende gestreift habe. Außerdem wird euch wohl nicht entgangen sein, dass auch Mrs. Carreras Wange eine Wunde ziert. Weshalb verdächtigt ihr sie nicht, hä? Sie werden es kaum für möglich halten, aber wir hatten auch Mrs. Carrera verdächtigt. Aber dabei ist uns ein kleiner Denkfehler unterlaufen. Ein Denkfehler? Ganz recht. Peter war sich sicher, der Hexe die rechte Wange aufgekratzt zu haben. Als wir Mrs. Carrera heute Vormittag in Mr. Acers Vorzimmer antrafen, sah er ihr Spiegelbild im Monitor. Demnach befand sich der Kratzer in Wahrheit auf der linken Seite. Damit ist Mrs. Carrera außer Verdacht. Nun gut, ich gebe zu, dass ich Mr. Acer die Pest an den Hals wünsche. Schließlich hat mich dieser Mistkerl meiner Idee beraubt. Aber das bedeutet nicht, dass ich kleine Kinder in einen Käfig sperre. Ohne Beweise lässt sich kein Verbrecher dingfest machen. Hiermit möchte ich mich im Namen meiner Freunde und auch von Mrs. Carrera für unsere haltlose Unterstellung entschuldigen. Bitte tragen Sie uns das nicht nach. Irren kann sich schließlich jeder mal. Also gut, in diesem Fall will ich nicht nachtragend sein. Vergessen und verziehen. Danke, Mr. Kate. Das rechnen wir Ihnen hoch an. Dürfte ich uns von Ihrem Telefon aus noch ein Taxi rufen? Na gut, mein Telefon ist hier. Wo kommt das her? Was ist das denn? Das Kichern kommt aus dem schwarzen Lederkoffer da. Peter, schnapp dir den Koffer! Oh Mistkerl, gib den Koffer her! Vorsicht, Peter, er hat eine Pistole! Gib mir den Koffer, sonst drücke ich ab! Aber da ist das Handy drin! Wie ist das denn da reingekommen? Ich hab sie ausgetrickst. Wie bitte? Alle Achtung, Mrs. Carrera. Sie haben ihn mit zwei Nackenschlägen niedergestreckt. Oh, das war knapp. Ich öffne mal den Koffer. Das Hexenkostüm. Oh, ganz schön schwer. Stinkt denn da alles in den Taschen? Auf alle Fälle Jeremys Hexenhandy. Kurz bevor mich Mr. Kate betäubte, konnte ich es ihm unbemerkt in die Manteltasche schieben. Ich erinnerte mich an deine Worte, Justus. Solange ein Handy angeschaltet ist, ist die Polizei imstande, den genauen Standort zu ermitteln. Spitze Zweiter. Und woher hattest du plötzlich Jeremys Handynummer? Die hat uns Mrs. Scott auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Als ich von unterwegs die Fernabfrage abrief, war ihr Anruf der erste auf dem Band. Hier, seht euch das an. Pyrotechnik im Miniformat. Rauchbomben unter dem Mantel. Wahnsinn. Und hiermit klärt sich ein weiteres Geheimnis. Die Hexenmaske besteht aus mehreren Latex-Einzelteilen, die mit Spezialkleber aufgeklebt werden. Nur das Kinn und die Nase und die unteren Augenpartien sind künstlich. Die übrigen freien Hautstellen wurden einfach mit grüner Farbe eingefärbt. Damit ist wohl klar, weshalb du die Hexe an der Wange verletzen konntest, Zweiter. Kollegen, ich habe jetzt genug von diesem ganzen Hokuspokus. Ich werde jetzt die Polizei verständigen. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben Sie mir das Leben gerettet, Mrs. Carrera. Dafür habe ich mich bei Ihnen noch gar nicht bedankt. Einfach irre, wie Sie den Verrückten flachgelegt haben. Schon in meiner Jugend war ich im Playwood College ungeschlagener Karate-Champion. Das Playwood College? Ist das nicht ein Junginternat? Das erklären dir deine Kollegen später, Nespa? Ja, das werden wir.